LTI – Notizbuch eines Philologen. Hörspiel nach dem gleichnamigen Werk von Viktor Klemperer. Wenn wir am Abend nach den Versammlungen die Verletzten hereinbekamen, dann wusste ich sofort, welcher Partei jeder angehörte, auch wenn er schon ausgekleidet im Bett lag. Die mit der Kopfwunde vom Bierseidel oder Stuhlbein waren Nazis und die mit dem Stilettstich in der Lunge waren Kommunisten. Der Narzissmus hat alle Sportarten gepflegt. Und rein sprachlich ist er von allen anderen zusammen nicht derart beeinflusst wie vom Boxen. Nach der Katastrophe von Stalingrad, die so viele Menschenleben verschlungen hat, findet Goebbels keinen besseren Ausdruck ungebrochener Tapferkeit als diesen Satz. Wir wischen uns das Blut aus den Augen, damit wir klar sehen können. Und geht es in die nächste Runde, dann stehen wir wieder fest auf den Beinen. Genau. Aber das einprägsamste und häufigste Bild des Heldentums liefert in der Mitte der 30er Jahre der Autorennfahrer. Nach seinem Todessturz steht Bernd Rosemeyer eine Zeit lang fast gleichwertig mit Horst Wessel vor den Augen der Volksfantasie. Ja, über wechselseitige Beziehungen zwischen Goebbels Stil und dem Erinnerungsbuch der Fliegerin Elli Beinhorn, mein Mann, der Rennfahrer, lassen sich die interessantesten Seminaruntersuchungen anstellen. Mein Mann, der Rennfahrer. LTI. Lingua Tertii Imperii. Sprache des Dritten Reichs. Mein Mann, der Rennfahrer. Ich habe so oft an eine alt-Berliner Anekdote gedacht. Vater, fragte ein Junge im Zirkus, was macht denn der Mann auf dem Seil mit der Stange? Dummer Junge, das ist seine Balancierstange, an der hält er sich fest. Au, Vater, wenn er sie aber fallen lässt. Dummer Junge, er hält ihr ja fest. Mein Tagebuch war in diesen Jahren immer wieder meine Balancierstange. Sagt mal, gehört die Sippe der Heldentumsworte in die LTI? Eigentlich ja, denn sie sind dicht gesät und charakterisieren überall spezifische Verlogenheit und Rohheit des Narzisstischen. Auch sind sie eng verknotet worden mit den Lobpreisungen der germanischen Auserwähltheit. Alles Heroische war einzig der germanischen Rasse zugehörig. Und eigentlich nein, denn alle Verzerrungen und Veräußerlichungen haben dieser tönenden Wortsippe schon oft genug vor dem Dritten Reich angehaftet. Eine Wendung freilich muss als spezifisch narzisstisch gebucht werden. Schon um des Trostes willen, der von ihr ausging. Im Dezember 1941 kam Paul K. einmal strahlend von der Arbeit. Er hatte unterwegs den Heeresbericht gelesen. Es geht Ihnen miserabel in Afrika, nein, sagte er. Doch. Geben Sie das wirklich zu? Sie berichten doch sonst immer nur von Siegen. Sie schreiben, unsere heldenhaft kämpfenden Truppen. Aber heldenhaft klingt wie Nachruf. Verlassen Sie sich darauf, das ja, hat er gesagt. Seitdem hat heldenhaft in den Bulletins noch viele, viele Male wie Nachruf geklungen. Und niemals getäuscht. Bernd Rosemeyer. Sprache ist mehr als Blut. Sprache ist mehr als Blut. Mehr als Blut. Sprache ist mehr als Blut. Es wird jetzt so viel davon geredet, die Gesinnung des Faschismus auszurotten. Es wird auch so viel dafür getan. Kriegsverbrecher werden gerichtet, kleine Parteigenossen aus ihren Ämtern entfernt. Nationalistische Bücher aus dem Verkehr gezogen, Hitlerplätze und Göringstraßen umbenannt. Hitler-Eichen gefällt. Ja, aber die Sprache des Dritten Reichs scheint manchen charakteristischen Ausdrücken überleben zu sollen. Sie haben sich so tief eingefressen, dass sie ein dauernder Besitz der deutschen Sprache zu werden scheinen. Wie viele Male zum Exempel habe ich seit dem Mai 1945 in Funkreden, in leidenschaftlich antifaschistischen Kundgebungen etwa von charakterlichen Eigenschaften oder vom kämpferischen Wesen der Demokratie sprechen hören? Das sind Ausdrücke aus dem Zentrum. Das Dritte Reich würde sagen, aus der Wesensmitte, der LTI. Was war das stärkste Propagandamittel der Hitlerei? Waren es Hitlers und Goebbels Einzelreden? Ihre Ausführungen zu dem und jenem Gegenstand? Ihre Hetze gegen das Judentum, gegen den Bolschewismus? Nein, fraglos nicht. Denn vieles blieb von der Masse unverstanden oder langweilte sie in seinen ewigen Wiederholungen. Nein, die stärkste Wirkung wurde nicht durch Einzelreden ausgeübt, auch nicht durch Artikel oder Flugblätter, durch Plakate oder Fahnen. Sie wurde durch nichts erzielt, was man mit bewusstem Denken oder bewusstem Fühlen in sich aufnehmen musste. Sondern der Narzissmus glitt in Fleisch und Blut der Menge über durch die Einzelworte. Die Redewendungen. Die Satzformen, die er ihr in millionenfachen Wiederholungen aufzwang und die mechanisch und unbewusst übernommen wurden. Man pflegt das Schiller-Distichon von der gebildeten Sprache, die für dich dichtet und denkt, rein ästhetisch und sozusagen harmlos aufzufassen. Ein gelungener Vers in einer gebildeten Sprache beweist noch nichts für die dichterische Kraft seines Finders. Es ist nicht allzu schwer, sich in einer hochkultivierten Sprache das Air eines Dichters und Denkers zu geben. Aber Sprache dichtet und denkt nicht nur für mich, sie lenkt auch mein Gefühl. Sie steuert mein ganzes seelisches Wesen. Je selbstverständlicher, je unbewusster ich mich ihr überlasse. Wenn nun die gebildete Sprache aus giftigen Elementen gebildet oder zur Trägerin von Giftstoffen gemacht worden ist? Worte können sein wie winzige Arsendosen. Sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da. Wenn einer lange genug für heldisch und tugendhaft fanatisch sagt, glaubt er schließlich wirklich, ein Fanatiker sei ein tugendhafter Held. Und ohne Fanatismus könne man kein Held sein. Habt ihr das verstanden oder soll ich es nochmal erklären? Mach nochmal. Also, ja, ich mach's nochmal. Pass auf. Also, wenn, was? Für heldisch und tugendhaft, sagt er? Ja, wenn einer lang genug für heldisch und tugendhaft fanatisch sagt, dann glaubt er schließlich wirklich, ein Fanatiker sei ein tugendhafter Held. Und ohne Fanatismus könne man kein Held sein. Mhm. Die Worte fanatisch und Fanatismus sind nicht vom Dritten Reich erfunden. Es hat sie nur in ihrem Wert verändert und hat sie an einem Tage häufiger gebraucht als andere Zeiten in Jahren. Das Dritte Reich hat die wenigsten Worte seiner Sprache selbstschöpferisch geprägt. Vielleicht, wahrscheinlich sogar überhaupt keines. Aber sie ändert Wortwerte und Worthäufigkeiten, beschlagnahmt für die Partei, was früher Allgemeingut war, und in all dem durchdrängt sie die Worte und Wortgruppen und Satzformen mit ihrem Gift, macht sie die Sprache ihrem fürchterlichen System dienstbar, gewinnt sie an der Sprache ihr stärkstes, ihr öffentlichstes und geheimstes Werbemittel. Worte können sein wie winzige Arsendosen. Sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun. Und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da. Bald verdichtete sich dann dieser Anruf, mich über die Situation zu stellen und die innere Freiheit zu bewahren, zu der immer wirksamen Geheimformel LTI. LTI. LTI. LTI. Ebenso wie es üblich ist, vom Gesicht einer Zeit, eines Landes zu reden, genauso wird der Ausdruck einer Epoche als ihre Sprache bezeichnet. Das Dritte Reich spricht mit einer schrecklichen Einheitlichkeit. Aus all seinen Lebensäußerungen und Hinterlassenschaften, aus der maßlosen Prahlerei seiner Prunkbauten und aus ihren Trümmern, aus dem Typ der Soldaten, der SA- und SS-Männer, die es als Idealgestalten auf immer anderen und immer gleichen Plakaten fixierte, aus seinen Autobahnen und Massengräbern. Das alles ist Sprache des Dritten Reichs. In den späteren Jahren des Dritten Reichs bildete sich die Gewohnheit heraus, dass am Freitagabend im Berliner Rundfunk Goebbels neuester Reichartikel einen Tag vor Erscheinen des Blattes verlesen wurde. Und damit war jedes Mal bis zur nächsten Woche geistig fixiert, was in sämtlichen Blättern des narzisstischen Machtbereichs zu stehen hatte. So waren es nur ganz wenige Einzelne, die der Gesamtheit das alleingültige Sprachmodell lieferten. Ja, im Letzten war es vielleicht der einzige Goebbels, der die erlaubte Sprache bestimmte. Denn er hatte vor Hitler nicht nur die Klarheit voraus, sondern auch die Regelmäßigkeit der Äußerung. Zumal der Führer immer mehr verstummte, teils um zu schweigen wie die stumme Gottheit, teils weil er nichts Entscheidendes mehr zu sagen hatte. Die absolute Herrschaft, die das Sprachgesetz der winzigen Gruppe, ja des einen Mannes, ausübte, erstreckte sich über den gesamten deutschen Sprachraum mit umso entschiedenerer Wirksamkeit, als die LTI keinen Unterschied zwischen gesprochener und geschriebener Sprache kannte. Alles in ihr war Rede, musste Anrede, Anruf, Aufpeitschung sein. Zwischen den Reden und den Aufsätzen des Propagandaministers gab es keinerlei stilistischen Unterschied, weswegen sich denn auch seine Aufsätze so bequem deklamieren ließ. Deklamieren heißt wörtlich mit lauter Stimme, tönend daherreden, noch wörtlicher herausschreien. Der für alle Welt verbindliche Stil war also der des marktschreierischen Agitators. Und hier tut sich unter dem offen zutage liegenden Grund ein tieferer für die Armut der LTI auf. Sie war nicht nur deshalb arm, weil sich jedermann zwangsweise nach dem gleichen Vorbild zu richten hatte, sondern vor allem deshalb, weil sie in selbstgewählter Beschränkung durchweg nur eine Seite des menschlichen Wesens zum Ausdruck brachte. Jede Sprache, die sich frei betätigen darf, dient allen menschlichen Bedürfnissen. Sie dient der Vernunft wie dem Gefühl. Sie ist Mitteilung und Gespräch. Selbstgespräch und Gebet, Bitte. Befehl und Beschwörung. Bitte, Befehl und Beschwörung. Ja, die LTI dient einzig der Beschwörung, in welches private oder öffentliche Gebiet auch immer das Thema gehört. Nein, das ist falsch. Die LTI kennt so wenig ein privates Gebiet im Unterschied vom öffentlichen, wie sie geschriebene und gesprochene Sprache unterscheidet. Ja, alles ist Rede. Alles ist Öffentlichkeit. Ja, du bist nichts, dein Volk ist alles, heißt eines ihrer Spruchbänder zum Beispiel. Das bedeutet, du bist nie mit dir selbst. Nie mit den Deinen allein. Du stehst immer im Angesicht deines Volkes. Es wäre deshalb auch irreführend, wollte ich sagen, die LTI wende sich auf allen Gebieten ausschließlich an den Willen. Denn wer den Willen anruft, ruft immer den Einzelnen, auch wenn er sich an die aus Einzelnen zusammengesetzte Allgemeinheit wendet. Ja, die LTI ist ganz darauf gerichtet, den Einzelnen um sein individuelles Wesen zu bringen. Ihn als Persönlichkeit zu betäuben. Ihn zum Gedanken und willenlosen Stück einer in bestimmter Richtung getriebenen und gehetzten Herde. Ihn zum Atom eines rollenden Steinblocks zu machen. Du bist nichts, dein Volk ist alles. Die LTI ist die Sprache des Massenfanatismus. Wo sie Lehre ist, da lehrt sie die Mittel der Massensuggestion und des Fanatisierens. Die französische Aufklärung des 18. Jahrhunderts hat zwei Lieblingsausdrücke. Themen und Sündenböcke. Priestertrug und Fanatismus. Priestertrug und Fanatismus. Sie glaubt nicht an die Echtheit priesterlicher Gesinnung. Ja, sie sieht in allem Kult einen Betrug. Der zur Fanatisierung einer Gemeinschaft und zur Ausbeutung der Fanatisierten erfunden ist. Nie ist ein Lehrbuch des Priestertrugs, nur sagt die LTI statt Priestertrug natürlich Propaganda, mit schamloserer Offenheit geschrieben worden als Hitlers Mein Kampf. Es wird mir immer das größte Rätsel des Dritten Reichs bleiben, wie dieses Buch in voller Öffentlichkeit verbreitet werden durfte. Ja, musste. Musste. Und wie es dennoch zur Herrschaft Hitlers und zu 12-jähriger Dauer dieser Herrschaft kommen konnte, obwohl die Bibel des Nationalsozialismus schon Jahre vor der Machtübernahme kursierte. Und nie, im ganzen 18. Jahrhundert Frankreichs, nie ist das Wort Fanatismus so zentral gestellt und bei völliger Wertumkehrung so häufig angewandt worden, wie in den 12 Jahren des Dritten Reichs. 1944 schrieb Goebbels, die Lage sei, nur durch einen wilden Fanatismus zu retten. Als könne es einen zahmen Fanatismus geben. Die ganze Gefühlsverlogenheit des Narzissmus, die ganze Todsünde des bewussten Umlügens der Vernunft unterstellten Dinge in die Gefühlssphäre und des bewussten Verzerrens im Schutz der sentimentalen Vernebelung. Die Betonung des Gefühlsmäßigen ist der LTI immer erwünscht. Des bewussten Umlügens der Vernunft unterstellten Dinge in die Gefühlssphäre. Aus dem Tagebuch des ersten Jahres, 27. März. Neue Worte tauchen auf oder alte Worte gewinnen neuen Spezialsinn oder es bilden sich neue Zusammenstellungen, die rasch Stereotyp erstarren. Die SA heißt jetzt in gehobener Sprache das braune Heer. Die Auslandsjuden, besonders die französischen, englischen und amerikanischen, heißen heute immer wieder die Weltjuden. Die Weltjuden treiben Gräuelpropaganda und verbreiten Gräuelmärchen. Und wenn wir hier im Geringsten etwas von dem erzählen, was Tag für Tag geschieht, dann treiben eben wir Gräuelpropaganda und werden dafür bestraft. 10. April. Man ist artfremd bei 25% nicht-arischen Blutes. Im Zweifelsfall entscheidet der Sachverständige für Rassenforschung. Limpieza de la sangre, wie im Spanien des 16. Jahrhunderts. Aber damals ging es um den Glauben. Und heute ist es Zoologie plus Geschäft. Herzliche Grüße. 25%. 20. April. Wieder eine neue Festgelegenheit. Ein neuer Volksfeiertag. Hitlers Geburtstag. Volk wird jetzt beim Reden und Schreiben so oft verwandt wie Salz beim Essen. An alles gibt man eine Prise Volk. Volksfest. Volksgenosse. Volksgemeinschaft. Volksnah. Volksfremd. Volksentstammt. Volkswagen. 28. Juli. Es hat eine Feier stattgefunden am Grabe der Rathenau-Beseitiger. Wie viel Missachtung, wie viel Amoral oder, hey, wie viel Amoral oder betonte Herrenmoral steckt in dieser Substantivbildung, diesem zum Beruf erheben des Mordes, Rathenau-Beseitiger? Wie sicher muss man sich fühlen, wenn man solche Sprache führt? Sprache, die für mich dichtet und denkt. Art fremd. Limpieza de la sangre. Sprache ist mehr als Blut. Sprache ist mehr als Blut. 25. August. Was nutzen die Symptome der Müdigkeit? Alles hat Angst. Mein Buch war mit Quelle und Meyer verabredet und sollte zuerst in der Neu-Philologischen Monatsschrift erscheinen, die Professor Hübner redigiert. Vor ein paar Wochen schrieb er mir in bedrücktem Ton, ob ich nicht von der Veröffentlichung bis auf Weiteres absehen wollte. Es gäbe im Verlag Betriebszellen. Merkwürdiges Wort, koppelt Mechanisches und Organisches. Und man möchte doch gerne die gute Fachzeitschrift erhalten. Und den politischen Leitern liege das eigentliche Fachinteresse ferner. 10. Oktober. Kollege Robert Wilbrand kam zu uns, ob wir einen staatsgefährlichen Gast aufnehmen wollten. Er ist plötzlich entlassen worden. Die Würgeformel heißt politisch unzuverlässig. Er hat ein kleines Buch über Marx geschrieben. Er will nach Süddeutschland, will sich in einem abgelegenen Nest in seiner Arbeit vergraben. Wenn ich das auch könnte. Tyrannei und Unsicherheit wachsen mit jedem Tage. Entlassungen im verjudeten Kreis der Fachkollegen. Euschki in Heidelberg. Friedmann in Leipzig. Spitzer in Marburg. Lerch, der ganz arische Lerch in Münster. Weil er mit einer Jüdin im Konkubinat lebe. Der blonde und blauäugige Hatzfeld, der fromme Katholik, fragte mich ängstlich an, ob ich noch im Amt sei. In meiner Antwort wollte ich wissen, wieso er für seine doch gänzlich unsemitische Person Befürchtungen hege. Er schickte mir den Sonderdruck einer Studie, unter seinem Namen stand mit Tinte: Herzliche Grüße, 25%. 29. Oktober. Plötzliche Weisung, sehr einschneidend in den Lehrplan der Hochschule. Der Dienstagnachmittag ist freizuhalten von Vorlesungen. Die Studenten in ihrer Gesamtheit werden in diesen Stunden zu Wehrsportübungen herangezogen. Fast gleichzeitig begegnete ich dem Wort auf einer Zigarettenschachtel. Marke Wehrsport. Eine halbe Maske. Eine halbe Demaskierung. Allgemeine Wehrpflicht ist durch den Versailler Vertrag verboten. Sport ist erlaubt. Wir tun offiziell nichts Unerlaubtes. Aber ein bisschen tun wir es doch und machen eine kleine Drohung daraus. Wir deuten immerhin die Faust an, die sich vorläufig noch in der Tasche ballt. Es gibt jetzt eine Hochschule für Sport. Ein Sportakademiker ist jedem anderen Akademiker mindestens gleichgestellt. Also in den Augen des Führers ihm sicherlich überlegen. Die Aktualität dieser Wertschätzung dokumentiert sich um die Mitte der 30er Jahre in der Benennung von Zigaretten und Zigarillos. Man raucht Sportstudent. Sportstudent. Wehrsport. Sportbanner. Oh ja, warte. Sportnixe. Es gab am Sonntag eine abscheuliche Szene mit dem Ehepaar K. Leute, dass wir zum Kaffee hatten laden müssen. Also müssen. Denn der Snobismus der Frau, die kritiklos jede neueste oder zuletzt gehörte Meinung nachschwätzt, geht uns schon so lange auf die Nerven. Aber der Mann, obwohl er gerne die Rolle des weisen Nathan spielt, schien mir immer leidlich vernünftig. Am Sonntag also erklärte er, er habe sich schweren Herzens, genau wie der Zentralverein jüdischer Staatsbürger, entschlossen, beim Plebiszit mit Ja zu stimmen. Und seine Frau setzte hinzu, das Weimarer System habe sich nun einmal als unmöglich erwiesen und man müsse sich auf den Boden der Tatsachen stellen. Ich verlor alle Fassung. Ich schlug mit der Faust auf den Tisch, dass die Tassen klirrten, und schrie dem Mann wiederholt die Frage zu, ob er die Politik dieser Regierung für verbrecherisch halte oder nicht. Er antwortete voller Würde, ich sei zu dieser Frage nicht berechtigt, und fragte seinerseits höhnisch, warum ich denn im Amt bliebe. Ich sagte, ich sei nicht von der Regierung Hitler eingesetzt und diente nicht ihr und hoffte, sie zu überleben. Frau K. betonte noch, aber man müsse doch anerkennen, dass der Führer... Sie sagte wirklich, der Führer... ...eine geniale Persönlichkeit sei, deren ungemeine Wirkung man nicht leugnen und der man sich nicht entziehen könne. Heute möchte ich den Kars beinahe etwas von meiner Heftigkeit abbitten. Ich habe inzwischen von allerhand jüdischen Leuten unseres Kreises ganz ähnliche Meinungen gehört. Von Leuten, die fraglos zur intellektuellen Schicht gerechnet werden müssen und die fraglos im Allgemeinen zu den ruhig und selbstständig denkenden Menschen zählen. Irgendeine Umnebelung ist vorhanden, die geradezu auf alle einwirkt. 10. November abends. Den Höhepunkt der Werbung habe ich heute Mittag am Radio miterlebt. Diesmal war die Anordnung durch Goebbels wirklich ein Meisterstück. Alles auf Arbeit und Frieden für friedliche Arbeit gestellt. Erst das allgemeine Sirenengeheul in ganz Deutschland und die Minute des Stillschweigens in ganz Deutschland. Hierauf aber, vielleicht nicht sehr viel origineller, doch in absoluter Vollendung durchgeführt, die Rahmung um Hitlers Rede. Maschinenhalle in Siemensstadt. Minutenlang der volle Betriebslärm. Das Hämmern. Rasseln. Dröhnen. Pfeifen, Knirschen. Dann die Sirene und das Singen und allmähliche Verstummen der abgestoppten Räder. Dann aus der Stille heraus, ruhig mit Goebbels tiefer Stimme der Botenbericht. Und nun erst Hitler. Dreiviertelstunden eher. Zum ersten Mal hörte ich eine ganze Rede von ihm. und mein Eindruck war im Wesentlichen der gleiche wie vorher. Meist eine übermäßig erregte, überschrieene, oft heisere Stimme, nur dass diesmal viele Passagen im weinerlichen Ton eines predigenden Sektierers gehalten waren. Er predigt Frieden. Er wirbt für Frieden. Er will das Ja Deutschlands, nicht aus persönlichem Ehrgeiz, sondern nur um den Frieden schützen zu können, gegen den Anschlag einer wurzellos internationalen Clique von Geschäftemachern, die um ihres Profites willen skrupellos Millionen Völker aneinander hetzen. Das alles und die gut einstudierten Zwischenrufe, die Juden, dazu war mir natürlich längst bekannt. Aber in all seiner Abgedroschenheit, in all seiner dem Taubsten vernehmbar zum Himmel schreienden Verlogenheit, bekam es doch eine besondere und neue Wirkungskraft durch einen Zug der vorbereitenden Propaganda, den ich unter ihren gelungenen Einzelheiten für den hervorragendsten und den eigentlich entscheidenden halte. Es hieß in der Voranzeige und Voransage, Feierstunde von 13 bis 14 Uhr. In der 13. Stunde kommt Adolf Hitler zu den Arbeitern. Das ist doch jedem verständlich. Die Sprache des Evangeliums. Der Herr, der Erlöser, kommt zu den Armen und Verlorenen. Raffiniert bis in die Zeitangabe hinein. 13 Uhr. Nein, 13. Stunde. Das klingt nach zu spät, aber er wird ein Wunder vollbringen. Für ihn gibt es kein zu spät. Die Blutfahne auf dem Parteitag, das war schon dieselbe Sparte. Aber diesmal ist die Enge der kirchlichen Zeremonie durchbrochen. Ist das zeitferne Kostüm abgestreift? Ist die Christuslegende in unmittelbare Gegenwart transponiert? Adolf Hitler, der Heiland, kommt zu den Arbeitern nach Siemensstadt. 14. November. Warum mache ich K. und den anderen Vorwürfe? Als gestern der Triumph der Regierung verkündet wurde, 93% der Stimmen für Hitler, 40 Millionen Ja, 2 Millionen Nein, 39 Millionen für den Reichstag, die famose Einheitsliste, 3 Millionen ungültig. Da war ich genauso überwältigt wie die anderen auch. Ich konnte mir immer wieder sagen, erstens sei das Resultat erzwungen und zweitens bei dem Fehlen jeder Kontrolle sicherlich auffrisiert. Genauso wie durch ein Gemisch aus Fälschung und Erpressung hinter der Nachricht aus London stecken muss, man bewundere dort besonders, dass sogar in den Konzentrationslagern überwiegend mit Ja gestimmt wurde. Und doch war und bleibe ich der Wirkung dieses Hitler-Triumphes ausgeliefert. Ich muss an die Überfahrt denken, die wir vor 25 Jahren von Bornholm nach Kopenhagen machten. In der Nacht hatten Sturm und Seekrankheit gewütet. Nun saß man im Küstenschutz bei ruhiger See in der schönen Morgensonne an Deck und freute sich dem Frühstück entgegen. Da stand am Ende der langen Bank ein kleines Mädchen auf, lief an die Reling und übergab sich. Eine Sekunde später erhob sich die neben ihm sitzende Mutter und tat es ebenso. Gleich darauf folgte der Herr neben der Dame und dann ein Junge. Und dann, die Bewegung lief gleichmäßig und rasch weiter, die Bank entlang. Niemand schloss sich aus. An unserem Ende war man noch weit vom Schuss. Es wurde interessiert zugesehen, es wurde gelacht, es wurden spöttische Gesichter gemacht und dann kam das Speien näher. Und dann verstummte das Lachen und dann lief man auch auf unserem Flügel an die Reling. Ich sah aufmerksam zu und aufmerksam in mich hinein. Ich sagte mir, es gäbe doch so etwas wie ein objektives Beobachten und darauf sei ich geschult und es gäbe einen festen Willen und ich freute mich auf das Frühstück und in dem war die Reihe an mir und da zwang es mich genauso an die Reling wie all die anderen. Also, Leute, nachdem wir uns eine Weile nicht gesehen hatten, lud T. uns telefonisch zum Essen ein. Es war kurz nach Hitlers Regierungsantritt. Wie geht's bei euch im Betrieb? Sehr schön. Gestern hatten wir einen ganz großen Tag. In Okrilla saßen ein paar freche Kommunisten und da haben wir eine Strafexpedition veranstaltet. Warte mal, was habt ihr? Na, wir haben Spießruten laufen lassen durch Gummiknüttel. Und ein bisschen Rizinus, nichts Blutiges, aber immerhin ganz wirksam. Eine Strafexpedition eben. Strafexpedition ist das erste Wort, das ich als spezifisch narzisstisch empfand. Ist das allererste meiner LTI. Und das allerletzte, das ich von T gehört habe. Ich hing den Hörer hin. ohne die Einladung nur erst abzulehnen. Aber auch die Erinnerung an das narzisstische oder faschistische Wort Strafexpedition wäre ohne die Verbindung mit dem persönlichen Erlebnis bestimmt für mich wie für Millionen anderer verflogen, denn es gehört nur den Anfangszeiten des Dritten Reichs an. Ja, es ist durch die bloße Gründung dieses Regimes überholt und unnütz geworden, wie der Fliegerpfeil durch die Fliegerbombe. An die Stelle der halb privaten und sonntagssportlichen Strafexpedition trat sofort die reguläre und amtliche Polizeiaktion. Und an die Stelle des Rizinus das Konzentrationslager. So verklingen Worte. Dagegen die beiden anderen, die den Gegenpol bezeichneten. Du bist nichts und ich bin alles. Sie bedürfen keiner persönlichen Erinnerung, um im Gedächtnis zu haften. Sie blieben bis zuletzt. Und werden in keiner Geschichte der LTI vergessen werden. Das sind der Staatsakt und das Wort. Historisch. Neues Thema. Namen. Das Dritte Reich macht beinahe zu Pflicht und Uniform, was bisher Mode oder Gepflogenheit neben anderen Gepflogenheiten war. Wenn sich der Führer der narzisstischen Jugend Baldur nennt, wie sollte man da zurückbleiben? Noch 1944 finde ich in einer Dresdner Zeitung unter 9 Geburtsanzeigen 6 mit nachdrücklich germanischen Namen. Dieter, Detlef, Uwe, Margit, Ingrid, Uta. Doppelnamen durch Bindestrich aneinander gekettet sind in ihrer Volltönigkeit, ihrem zweifachen Bekennen, ihrem rhetorischen Charakter also und damit denn in ihrer Zugehörigkeit zur LTI höchst beliebt. Bernd Dietmar. Bernd Walter. Oh, Dietmar Gerhard. Ja. Charakteristisch für die LTI ist auch die häufige Anzeigenform Klein Karin, Klein Harald. Man mischt zum Heroischen des Balladennamens ein bisschen süßes Gefühl. Der Wille zur Tradition in der Namensgebung griff selbst auf Zeitgenossen über, die dem Narzissmus im Übrigen fernstanden. Ein Oberstudiendirektor, der lieber in Pension ging, als dass er sich der Partei anschloss, erzählte mir gern von den frühen Heldentaten seines kleinen Enkels Isbrand Wilderich. Ich fragte, wie der Junge zu seinem Namen gekommen sei. Die Antwort lautete wörtlich: So hieß ein Mann unserer aus Holland stammenden Sippe im 17. Jahrhundert. Durch den bloßen Gebrauch des Wortes Sippe machte der Rektor, den frommer Katholizismus gegen hitlerische Verführung schützte, seine narzisstische Infektion deutlich. Worte können sein wie winzige Arsendosen. Sie werden unbemerkt verschluckt. Sie scheinen keine Wirkung zu tun. Und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da. Na dann. Halleluja. In einer Ausgabe des Illustrierten Beobachters vom 5. Februar 1945 lese ich einen erstaunlichen Artikel. Heidrun. Wenn Eltern in einer... Wenn Eltern in einer undeutscheren Phase ihres Lebens den Fehler begangen hatten, ihre Erstgeborene Christa zu taufen, so suchten sie später, das arme Geschöpf wenigstens mit Hilfe der Rechtschreibung einigermaßen zu entlasten, indem sie es dazu anhielten, seinen halborientalischen Namen mit deutschem Anfang Christa zu schreiben, also und, mit K. Und zur vollen Sühne wurde dann die zweite Tochter gut germanisch und heidnisch Heidrun genannt, worin Müller und Schulze eine Germanisierung von Erika vermuteten. In Wahrheit aber sei Heidrun die Himmelsziege der Edda, die Met in den Eutern trage und begehrlich hinter dem Bock herrenne. Ich finde, ein recht unpassender nordischer Name für so ein junges Mädchen. Ob die Warnung des Artikels noch irgendein Kind bewahrt hat? Er ist spät erschienen, kein Vierteljahr vor dem Zusammenbruch. Im Suchdienst des Radios bin ich erst vor wenigen Tagen einer schlesischen Heidrun begegnet. Während Christa und ihresgleichen bei aller Anrüchigkeit immerhin in das Standesamtsregister gelangen, sind die dem Alten Testament entnommenen Namen verboten. Kein deutsches Kind darf Lea oder Sarah heißen. Im Physikerkolleg musste der Name Einstein verschwiegen. Durfte auch die Maßeinheit ein Herz nicht mit diesem jüdischen Namen bezeichnet werden. Sie müssen es anerkennen. Sie müssen begreifen, dass ich ganz dem Führer gehöre. Sie dürfen aber nicht glauben, dass ich deshalb meine freundschaftlichen Gefühle für Sie aufgebe. Und wie sollen sich diese beiden Gefühle vereinen lassen? Und was sagt Ihr Führer zu Ihrem so verehrten Lehrer und früheren Chef Walzel? Und wie vereint sich damit, was Sie an Humanität bei Lessing finden und all den anderen, über die Sie Seminararbeiten schreiben ließen? Und wie? Es hat überhaupt keinen Zweck, weiter zu fragen. Ja, sie schüttelte nämlich zu jedem meiner Sätze nur den Kopf und hatte dabei Tränen in den Augen. Nein, es scheint wirklich zwecklos, denn alles, was Sie mich fragen, kommt doch aus dem Verstand. Und was an Gefühlen dahinter steckt, ist nur Erbitterung über Unwesentliches. Und woher sollen meine Fragen stammen, wenn nicht aus dem Verstand? Und was ist das Wesentliche? Oh, ich habe es Ihnen doch schon gesagt, dass wir nach Hause gekommen sind. Und das müssen Sie fühlen. Und dem Gefühl müssen Sie sich überlassen. Und die Größe des Führers muss Ihnen immer gegenwärtig sein. Nicht die Unzuträglichkeit, die Sie selbst im Augenblick erleiden. Dass die LTI auf ihren Höhepunkten eine Sprache des Glaubens sein muss, versteht sich von selber, da sie auf Fanatismus abzielen. Doch das Eigentümliche hierbei ist, dass sie als Glaubenssprache sich eng in das Christentum... Genauer, an den Katholizismus lehnt. Obwohl der Nationalsozialismus das Christentum bald offen, bald heimlich, bald theoretisch, bald praktisch, aber von allem Anfang an bekämpft. In Lehrlingsprüfungen ist eine tückische Fallstrickfrage nicht selten. Was kommt nach dem Dritten Reich? Das Vierte. Nein, nichts kommt dahinter. Das Dritte Reich ist das ewige Reich der Deutschen. Das kantische System. Das ist ein logisch geknüpftes Gedankennetz zum Einfangen des Weltganzen. Und für Kant, den berufsmäßigen, den gelernten Philosophen sozusagen, heißt Philosophieren nichts anderes als systematisch denken. Ja, aber gerade das ist es doch, was der Nationalsozialist aus seinem Innersten, seinem Wesen heraus ablehnen, was er aus dem Trieb der Selbsterhaltung verabscheuen muss. Wer denkt, will nicht überredet, sondern überzeugt sein. Wer systematisch denkt, ist doppelt schwer zu überzeugen. Deshalb liebt die LTI das Wort Philosophie beinahe noch weniger als das Wort System. Dem System bringt sie negative Neigung entgegen. Sie nennt es immer mit Missachtung, nennt es aber häufig... Philosophie dagegen wird totgeschwiegen, durchgängig ersetzt durch Weltanschauung. Wenn aber System verpönt ist, wie nennt sich dann das Regierungssystem der Nazis selber? Denn ein System haben doch auch sie und sind ja stolz darauf, dass absolut jede Lebensäußerung und Situation von diesem Netz erfasst wird. Sie haben kein System. Sie haben eine Organisation. Sie systematisieren nicht mit dem Verstande. Sie lauschen dem Organischen seine Geheimnisse ab. Gibt man sich Alfred Rosenbergs nun eben nicht philosophischen, sondern weltanschaulichen Erkenntnissen hin, dann ist mit eins fortgeräumt der ganze blutlose, intellektualistische Schutthaufen rein schematischer Systeme. Diese Zitate enthalten den gewichtigsten Grund des LTI-Widerwillens gegen das Wort und den Begriff System. Unmittelbar daran schließt sich auf den letzten zusammenfassenden Seiten des Mythos die endgültige Intronisierung des Organischen. Orgao heißt Schwellen, Keimen. Pflanzenartig bewusstlos herangebildet werden. Organisch wird einmal mit wuchshaft verdeutscht. Diese organische Wahrheit wird nicht vom Intellekt erdacht und entwickelt. Sie besteht nicht in einem vernunftmäßigen Wissen. Sie ist im geheimnisvollen Zentrum der Volks- und Rassenseele vorhanden. Zur Begründung der wohlorganisierten Brandstiftungen, denen damals die Synagogen zum Opfer fielen, bedurfte es stärkerer, tiefergreifender Worte. So entstand die Phrase von der kochenden Volksseele. Natürlich war dieser Ausdruck nicht für den Dauergebrauch geschaffen. Dagegen blieben die damals erst so recht in Schwung kommenden Vokabeln, spontan und Instinkt, ein dauernder Besitz der LTI. Und besonders der Instinkt spielte bis zuletzt seine dominierende Rolle. Ein wahrhafter Germane reagierte spontan, wenn sein Instinkt angerufen wurde. Nach dem 20. Juli 1944 schrieb Goebbels, das Attentat auf den Führer lasse sich nur erklären aus einem Überwuchern der Kräfte des Instinkts durch solche eines diabolischen Intellekts. Ich wiederhole das nochmal. Überwuchern der Kräfte des Instinkts durch solche eines diabolischen Intellekts. Hier ist denn die Bevorzugung alles Gefühlsmäßigen und Instinkthaften durch die LTI auf ihren letzten Grund gebracht. Die instinktbegabte Hammelherde folgt ihrem Leithammel, auch wenn er ins Meer springt. Wie kann man Sehnsucht haben nach einem Europa, das keines mehr ist? Und Deutschland ist doch gewiss kein Europa mehr. Man kann von dieser Idee sagen, es sei mit ihr das geschehen, was die Rassepolitiker mit der deutschen Bevölkerung zu tun bemüht waren. Sie wurde aufgenordet. Alles Europäertum ging nach der narzisstischen Doktrin von nordischen Menschen oder Nordgermanen aus. Alle Schädigung, alle Bedrohung kam aus Syrien und Palästina. Man erfuhr auch häufig, dass Deutschland den jüdisch-asiatischen Bolschewismus von Europa abwehren müsse. Und als Hitler am 2. Mai 1938 höchst theatralisch zum Staatsbesuch nach Italien abreiste, da hieß es in der Presse wiederholt, dass Führer und Duce nun am Werk seien, gemeinsam das neue Europa zu schaffen. Wobei aber sogleich dem internationalisierenden Europa die Schlagzeile »Das heilige germanische Reich deutscher Nation« entgegengestellt wurde. Auf keinen Fall wurde das Wort Europa in den Friedensjahren des Dritten Reiches so besonders oft und mit solcher Hervorhebung eines Sondersinnes und mit solcher Gefühlsbetontheit gebraucht, dass man es als ein Charakteristikum der LTI hätte buchen können. Erst beim Beginn des Russlandfeldzuges und völlig erst beim Beginn des Rückflutens erlangt es eine neue und immer verzweifeltere Geltung. Hat man früher nur bisweilen und sozusagen nur bei festtäglichen Kulturbetrachtungen Europa vor dem Bolschewismus geschützt, so wird diese oder eine ähnliche Phrase jetzt derart gang und gäbe, dass sie täglich in jedem Zeitungsblatt oft an verschiedenen Stellen wiederholt erscheint. Goebbels erfindet zum Beispiel das Bild vom Ansturm der Steppe. Er warnt, indem er das Substantiv aus der Fachsprache der geografischen Wissenschaft übernimmt, vor der Versteppung Europas. Und von da an gehören die Steppe und Europa meist in enger Verknüpftheit zum spezifischen Sprachschatz der LTI. Nein, das Europa, von dem die LTI jetzt tagtäglich spricht, ihr neues Pfeilerwort Europa, ist vollkommen räumlich und materiell zu nehmen. Es bezeichnet ein engeres Gebiet und betrachtet es unter konkreteren Gesichtspunkten, als das früher üblich war. Europa ist jetzt nicht nur gegen Russland abgegrenzt, sondern Europa ist auch in feindseliger Abwehr geschieden von Großbritannien. Noch im Anfang des Krieges war das anders. Da hieß es, England ist keine Insel mehr. Damals, im Siegestaumel der Überrennung Polens und Frankreichs, rechnete ganz Hitler-Deutschland mit einer Landung in England. So oft der Name Europa während der letzten Jahre in der Presse oder in Reden auftaucht und je schlechter es um Deutschland steht, umso öfter und umso beschwörender geschieht das. Immer ist dies sein alleiniger Inhalt. Deutschland, die Ordnungsmacht, verteidigt die Festung Europa. Unsere Festung heißt Europa. Später wird aus der Festung Europa die Festung Deutschland werden. Und ganz zuletzt ist es die Festung Berlin. Wahrhaftig! An Bewegung hat es dem deutschen Heer auch im späteren Krieg nicht gefehlt. Kurz vorher, im Frühjahr 1944, schreibt Goebbels, die Völker Europas müssten uns auf den Knien danken, dass wir zu ihrem Schutz kämpfen. Sie verdienen es vielleicht gar nicht. Der Stern. Jetzt, da der Judenstern eingeführt war, tat es nichts mehr zur Sache, ob die Judenhäuser zerstreut lagen oder ein eigenes Viertel bildeten. Denn jeder Sternjude trug sein Ghetto mit sich, wie eine Schnecke ihr Haus. Und es war auch gleichgültig, ob in seinem Hause nur Juden oder auch Arier lebten. Denn über seinem Namen musste der Stern an der Tür kleben. War seine Frau arisch, so hatte sie ihren Namen abseits vom Stern anzuschlagen und das Wort arisch dahinter zu setzen. Und bald tauchten auch da und dort noch andere Zettel an den Korridortüren auf. Medusenhafte Zettel. Hier wohnte der Jude, weil. Dann wusste die Briefträgerin, dass sie sich nicht mehr um seine neue Adresse zu bemühen brauchte. Der Absender erhielt sein Schreiben zurück mit dem euphemistischen Vermerk: Adressat abgewandert. Sodass also abgewandert in grausamer Sonderbedeutung durchaus ins Lexikon der LTI gehört, in die Judensparte. Diese Sparte ist reich an amtlichen Ausdrücken und Wendungen, die allen Betroffenen geläufig waren und ständig in ihren Unterhaltungen auftraten. Das begann natürlich mit nicht-arisch und arisieren. Dann gab es die Nürnberger Gesetze zur Reinhaltung des deutschen Blutes. Dann waren da Volljuden und Halbjuden und Mischlinge ersten Grades und noch anderer Grade und Judenstämmlinge. Das Schlimmste bleibt der Stern. Der Jude ist der wichtigste Mann in Hitlers Staat. Er ist der volkstümlichste Türkenkopf und Sündenbock, der volkstümlichste Gegenspieler, der einleuchtendste Generalnenner, die haltbarste Klammer um die verschiedenartigsten Faktoren. Hitlers besessenen Schlauheit zeigt sich in seinen perfiden und schamlos offenen Anweisungen für die Propagandisten der Partei. Das oberste Gesetz lautet überall: Lass deine Hörer nicht zu kritischem Denken kommen. Behandle alles simplistisch. Wenn du von mehreren Gegnern sprichst, so könnte mancher auf die Idee verfallen, dass du, der Einzelne, vielleicht im Unrecht seist. Bringe die vielen also auf einen Nenner. Klammere sie zusammen. Gib ihnen Gemeinsamkeit. Der Jude. Das Wort nimmt einen noch größeren Raum im Sprachgebrauch der Nazis ein als fanatisch. Aber noch häufiger als der Jude kommt das Adjektiv jüdisch vor. Denn vor allem durch das Adjektiv lässt sich jene Klammer bewirken, die alle Gegner zu einem einzigen Feind zusammenbindet. Die jüdisch-marxistische Weltanschauung, das jüdisch-kapitalistische Ausbeutungssystem, die jüdisch-amerikanische Interessiertheit an Deutschlands Vernichtung. So führt von 1933 an buchstäblich jede Gegnerschaft immer wieder auf ein und denselben Feind zurück. Geboren aber ist diese jüdische Mordgier im tiefsten, nicht aus irgendwelchen Reflexionen, sondern aus eingeborenem Instinkt, aus abgrundtiefem Hass der jüdischen Rasse gegen die nordisch-germanische. Der abgrundtiefe Hass des Juden ist ein Klischeewort, das durch all die 12 Jahre im Umlauf war. Gegen eingeborenen Hass gibt es keine andere Sicherheit als die Beseitigung des Hassenden. Schaue ihn scharf und ruhig eine Zeit lang an und sage dann zu ihm: Sie sind wohl ein Jude. Und du wirst mit Erstaunen bemerken, wie unsicher, wie verlegen und schuldbewusst er im selben Augenblick wird. Eine Lüge ist umso stärker, je mehr Wahrheit sie enthält. Goebbels' Bemerkung ist richtig. Bis auf das verlogene Schuldbewusst. Nicht einer Schuld wurde sich der so Angesprochene bewusst, nein. Aber seine vorherige Sicherheit wandelte sich zu völliger Hilflosigkeit, weil ihm der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Und wo Hitler im Kampf zuerst von seiner Judenfeindschaft redet, von seinen Wiener Erfahrungen und Erkenntnissen, da hat er es auch sofort mit dem Zionismus, der in Wien nicht zu übersehen war. Noch einmal, er verzerrt alles in der schmutzigsten, der lächerlichsten Hintertreppenart. Der schwarzhaarige Judenjunge lauert mit satanischem Grinsen der arischen Blondine auf, um in ihr die germanische Rasse zu schänden. Und das mit der Absicht, die eigene, niedrige Rasse, das Volk der Juden, zur angestrebten Weltherrschaft zu führen. Wahrhaftig, ich zitiere, wenn auch aus dem Gedächtnis, so doch bestimmt in allen entscheidenden Punkten wörtlich. Ich weiß das. Ich könnte Ihnen die Stelle sogar genauer hersagen, denn unser Obmann ist groß in Hitler-Zitaten. Und das ist eine seiner Lieblingspassagen. Sie geht dann weiter, die Juden hätten nach dem Ersten Weltkrieg den Neger an den Rhein gebracht, um durch zwangsläufige Bastardierung die weiße Herrenrasse zu zerstören. Aber was hat das mit den Zionisten zu tun? Sicherlich hat er von Herzl gelernt, die Juden als Volk, als politische Einheit zu sehen und als Weltjudentum zusammenzufassen. Ist es nicht ein furchtbarer Vorwurf, den Sie damit gegen Herzl erheben? Was kann Herzl dafür, dass ihn ein Bluthund bestohlen hat und dass ihn die Juden in Deutschland nicht bei Zeiten gehört haben? Jetzt ist es zu spät. Und jetzt kommt ihr zu uns. Ich nicht. Sie. Nächstens werden Sie wie Rathenau behaupten, Sie hätten ein blondes germanisches Herz und die deutschen Juden seien eine Art deutscher Stamm. So etwa in der Mitte zwischen Norddeutschen und Schwaben. Die Geschmacklosigkeit des blonden germanischen Herzens mache ich bestimmt nicht mit. Aber eine Art deutscher Stamm, das könnte rein geistig genommen wirklich auf uns einen zutreffen. Ich meine, auf Leute, deren Muttersprache Deutsch und deren ganze Bildung Deutsch ist. Sprache ist mehr als Blut. Das Wesen des Judentums, die Berechtigung des Zionismus ist nicht mein Thema. Ein gläubiger Jude könnte sehr wohl zu dem Schluss kommen, die zweite, die weltweitere Diaspora unserer Gegenwart sei Gott gewollt wie die erste. Von einem Gott des Ackers freilich sei weder die erste noch die zweite ausgegangen. Denn der eigentliche Auftrag dieses Gottes an sein Volk lautet eben dahin, kein Volk zu sein, an keine Schranke des Raums, des Körpers gebunden zu sein, wurzellos der nackten Idee zu dienen. Darüber und über den Sinn des Ghettos als Zaun um die geistige Eigenart und über den Zaun, der zum Würgeband wurde und über das Ausbrechen der entscheidenden Missionsträger und über das Ausbrechen und hinausgeschleudert werden aus neuen nationalen Schranken. Ach, lieber Himmel. Wie viel haben wir darüber philosophiert? Und wie entsetzlich wenige von denen, die dies wir umschließt, sind noch am Leben. Der bösartige Superlativ. Der Zahlengebrauch der LTI mag von amerikanischen Gepflogenheiten gelernt haben, unterscheidet sich aber weit und doppelt von ihnen, nicht nur durch Übersteigerung des Superlativismus, sondern auch durch seine bewusste Böswilligkeit, denn er geht überall skrupellos auf Betrug und Betäubung aus. In den Wehrmachtberichten reihen sich unkontrollierbare Beute- und Gefangenenzahlen dicht aneinander. Geschütze, Flugzeuge, Panzerwagen werden zu Tausenden und Zehntausenden, Gefangene zu Hunderttausenden aufgezählt. Und am Ende eines Monats erhält man langreihige Zusammenstellungen noch fantastischerer Zahlen. Ist aber von den Toten des Feindes die Rede, so hören die bestimmten Zahlen überhaupt auf. Und an ihre Stelle treten die Ausdrücke versagender Fantasie, unvorstellbar und zahllos. Worte können sein wie winzige Arsendosen. Sie werden unbemerkt verschluckt. Sie scheinen keine Wirkung zu tun. Und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da. Im Ersten Weltkrieg war man stolz auf die nüchterne Exaktheit der Heeresberichte. Berühmt wurde die kokette Bescheidenheit des Satzes aus den ersten Kriegstagen: Die vorgeschriebene Linie wurde erreicht. Die Bulletins des Dritten Reichs dagegen setzen sofort superlativisch ein und steigern sich dann, je misslicher die Lage wird, ins so buchstäblich Maßlose, dass sie das Grundwesen der Militärsprache, die disziplinierte Exaktheit, in das genaue Gegenteil verkehren, ins Fantastische, ins Märchenhafte. Ja, die Märchenhaftigkeit der Beutezahlen wird ja noch dadurch erhöht, dass von eigenen Verlusten kaum je die Rede ist. Wie denn auch auf den Schlachtenbildern der Filme nur Feindleichen getürmt liegen. Auch total. Total ist ein Zahlenhöchstwert. In seiner realistischen Übersehbarkeit so bedeutungsschwer wie zahllos und unvorstellbar als romantische Ausschweifungen. Die für Deutschland grauenvollen Folgen des deutscherseits programmatisch angekündigten totalen Kriegs sind in aller Gedächtnis. Aber auch überall außerhalb des Krieges begegnet man in der LTI dem Totalen. Ein Aufsatz im Reich rühmte die totale Erziehungssituation in einer streng narzisstischen Mädchenschule. In einem Schaufenster sah ich ein Brettspiel als das totale Spiel bezeichnet. Aber man kann den Superlativ der Zahl auch von der anderen Seite her erreichen. Einmalig ist genauso superlativisch wie tausend. Als Synonym für außerordentlich der eigentlichen Zahlenbedeutung entkleidet, ist das Wort einmalig am Ausgang des Ersten Weltkrieges noch ein ästhetenhaft modischer Ausdruck der neuromantischen Philosophie und Dichtung. Der Führer selber gebraucht ihn so häufig und oft so unvorsichtig, dass man in komischer Weise an seinen Zahlenwert erinnert wird. Wenn nach dem Polenfeldzug ein Dutzend Generalfeldmarschälle zum Lohn für einmalige Heldentaten ernannt werden, so fragt man sich, ob jeder nur in einer Schlacht seine Fähigkeit bewiesen habe und sagt sich auch, dass 12 einmalige Taten und 12 einmalige Marschälle auf ein Dutzend gehen. Worin bestand der letzte Zweck und Erfolg all jener Gefühlsaufblähungen? Ach, das Gefühl war doch nicht Selbstzweck und Ziel. Es war nur Mittel und Durchgang. Das Gefühl hatte das Denken zu verdrängen. Es musste selber einem Zustand der betäubten Stumpfheit, der Willens- und Fühllosigkeit weichen. Ja, wo hätte man denn sonst die notwendige Masse der Henker und Folterknechte hergenommen? Was tut eine vollkommene Gefolgschaft? Sie denkt nicht, sie fühlt auch nicht mehr, sie folgt. Bei jeder Rede, bei jeder Äußerung Hitlers, all die 12 Jahre hindurch, denn ganz zuletzt erst verstummt er, immer taucht als vorschriftsmäßiges Klischee die Schlagzeile auf: Die Welt hört auf den Führer. So oft eine große Schlacht gewonnen wird, ist es die größte Schlacht der Weltgeschichte. Schlacht allein genügt selten. Es werden Vernichtungsschlachten geschlagen. Wieder das schamlos sichere Rechnen mit der Vergesslichkeit der Masse. Wie oft wird derselbe Gegner, der schon Totgesagte, noch einmal vernichtet? Der bösartige Superlativ, der LTI, ist für Deutschland eine erstmalige Erscheinung. Deshalb wirkt er vom ersten Augenblick an verheerend. und danach liegt es eben zwanghaft in seiner Natur, dass er sich immerfort bis zur Sinnlosigkeit, bis zur Wirkungslosigkeit, ja, bis zur Bewirkung des seiner Absicht entgegengesetzten Glaubens übersteigern muss. Wie oft habe ich in meinem Tagebuch notiert, dieser und jener Göppelsatz sei allzu plump gelogen. Der Mann sei durchaus kein Genie der Reklame. Wie oft habe ich Witze über Göppels Maul und Stirn. Wie oft erbitterte Scheltworte über die Unverschämtheit seiner Lügen als Stimme des Volkes aufgeschrieben, aus der Hoffnung zu schöpfen sei. Aber es gibt keine Vox Populi, sondern nur Voces Populi. Und welche von diesen verschiedenartigen Stimmen nun die wahre? Ich meine, die den Gang der Ereignisse bestimmende ist. Das lässt sich doch immer nur hinterher feststellen. Und nicht einmal das lässt sich mit voller Sicherheit sagen, ob alle, die über Goebbels allzu starke Lügen lachten oder schalten, nun auch wirklich unberührt von ihnen blieben. Seit 1933 weiß ich unumstößlich, was ich seit langem ahnte und nicht wahrhaben wollte. Dass mir all mein Wissen um das belogen werden. Dass mir all meine kritische Aufmerksamkeit im gegebenen Augenblick gar nicht hilft. Irgendwann überwältigt mich die gedruckte Lüge, wenn sie von allen Seiten auf mich eindringt, wenn ihr rings um mich her nur von wenigen, von immer wenigern und schließlich von gar keinem mehr Zweifel entgegengebracht werden. Sprache, die für mich dichtet und denkt. Nein, es ist mit dem Fluch des Superlativs doch nicht so einfach, wie sich die Logik vorstellt. Gewiss, das Prahlen und Lügen überschlägt sich. Es wird als Prahlen und Lügen erkannt. Und die Goebbels-Propaganda wurde zuletzt für manchen zur wirkungslosen Dummheit. Aber ganz ebenso gewiss, die als Prahlen und Lüge erkannte Propaganda wirkt dennoch, wenn man nur die Stirn hat, sie unbeirrt fortzusetzen. Der Fluch des Superlativs ist doch nicht immer Selbstzerstörung, sondern oft genug Zerstörung des ihm entgegenstehenden Intellekts. Und Goebbels war doch vielleicht begabter, als ich ihm zugestehen wollte. Und die wirkungslose Dummheit war weder ganz so dumm noch ganz so wirkungslos. Während eines großen Alarms am Ende des Krieges erzählte jemand von der neuen Waffe. Nein! Von den neuen Waffen, die nun fertig seien und die gewiss im April ins Spiel kommen und das Spiel entscheiden würden. Das Ein-Mann-Flugzeug! Das geht noch weit über V2. Das wird bestimmt mit den größten Bombengeschwadern fertig. Es fliegt so fantastisch schnell, dass es nur nach hinten schießen kann. Denn es ist viel schneller als das Geschoss. Und es bringt die feindlichen Bomber zum Absturz. Ehe sie ihre Bomben abladen können. Die letzten Versuche sind jetzt abgeschlossen. Und die Serienfabrikation ist schon im Gange. Wirklich? Das erzählt er genauso, wie ich es dir mitteile. Und es war dem Ton seiner Stimme anzuhören, dass er das Märchen glaubte. Und es war den Gesichtern der Hörer anzusehen, dass sie dem Märchenerzähler Glauben schenkten. Wenigstens auf Stunden. Mir selber brachte die abenteuerliche Flucht aus Dresden nach der Nacht des 13. Februar eine stichhaltige Probe auf mein Philologenexempel. Alles, was ich bisher von der LTI, der Gesprochenen zumindest, wusste, stammte aus den engen Kreisen etlicher Dresdner Judenhäuser und Fabriken. Zusätzlich freilich der Dresdner Gestapo. Nun, während der letzten 3 Kriegsmonate, kamen wir durch so viele Städte und Dörfer Sachsens und Bayerns, berührten wir uns auf so vielen Bahnhöfen, in so vielen Baracken und Bunkern und immer, immer wieder auf endlosen Landstraßen mit Menschen aus allen Landschaften, allen Ecken und Winkeln, allen Zentren Deutschlands, mit Menschen jeglichen Standes und Alters, jeder Unbildung und Bildung, jeder Denkart, jeden Grades im Hassen und immer noch im gläubigen Verehren des Führers. Und alle, buchstäblich alle sprachen sie, bald in süddeutscher oder westlicher, bald in nord- oder ostdeutscher Tönung, ein und dieselbe LTI, die ich zu Hause auf Sächsisch gehört hatte. Was ich meinen Notizen auf dieser Flucht hinzuzufügen hatte, waren nur Ergänzungen und Bestätigungen. Ich ließ mich damals nicht irre machen. Ich stand jeden Morgen auf und sagte mir, du hörst mit deinen Ohren. Und du hörst in den Alltag, gerade in den Alltag, in das Gewöhnliche und das Durchschnittliche, das glanzlos Unheroische hinein. Und dann? Ich hielt ja meine Balancierstange und sie hielt mich. LTI, Notizbuch eines Philologen. Hörspiel nach dem gleichnamigen Werk von Viktor Klemperer. Hörspielbearbeitung von Tilman Hecker und Dag Lode. Es sprachen Betty Freudenberg, Christine Groß, Toni Jessen, Thomas Schmauser. Komposition Arno Krähan. Ton Kaspar Wollheim und Wenke Decker. Regieassistenz Felix Lehmann. Regie Tilman Hecker. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2016. Dramaturgie Michael Becker.